Aufgabe 43. Dieses Jahr haben wir Silberhochzeit gefeiert, mit der ganzen Familie. Meine Frau und ich, wir haben zusammen 4 Kinder großgezogen und aus allen ist etwas geworden. 2 studieren und die anderen beiden haben eine Ausbildung gemacht und gute Stellen gefunden. Und wir haben schon 3 ganz süße Enkel. Aber zurück zu der Silberhochzeit. Die haben wir ganz groß gefeiert. Alle waren da. Unsere Kinder haben ein kleines Theaterstück über unsere Familie gespielt. Und die Enkel haben etwas gesungen. Es war wunderbar.